unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir ist meine Schwester Johanna. Hallo. Hallo, die Theologin. Ich heiße Sabine Rückert, Journalistin. Und ja, bei uns stirbt Jesus schon 14 Tage vor Karfreitag. Das liegt aber daran, dass wir dieser Passionszeit mehrere Sendungen gewidmet haben und in unserem 14-Tage-Rhythmus bleibend dann natürlich alles nach vorne verziehen mussten. Aber es ist ja auch von uns eigentlich nicht geplant und trotzdem passiert, dass wir die Passionsberichte in der Passionszeit jetzt auch lesen. Ja, wir haben es natürlich schon ein bisschen so hingebacken. Also du kriegst das vielleicht nicht so mit, weil ich mache ja die Planung. Aber ehrlich gestanden habe ich da sehr wohl Wert darauf gelegt. Okay. Und da das unser letztes Jahr ist und auch unsere letzte Karfreitagssendung, weil auch die Bibel geht einmal zu Ende und wir müssen ja unser Publikum auch gleich darauf vorbereiten, dass dieser Podcast nicht ewig währt, sondern mit der Bibel erlischt. Natürlich nicht gleich, sondern wir haben ja noch einiges zu erzählen. Wir haben ja noch die ganze Apostelgeschichte. Aber wir sind bei den Evangelien, sind wir jetzt in der Schlussrunde. Bei den Evangelien sind wir jetzt in der Schlussrunde. Genau so ist es. Und wir bleiben bei dieser Schlussrunde bei unserem Evangelisten Matthäus. Ja. Auch deshalb, weil die Matthäus-Passion, auf die wir heute auch zu sprechen kommen, weil die natürlich den Text, das ist das Libretto dieses jesuanischen Untergangs. Und ich erzähle es jetzt. Wir kommen also heute, wir haben ja den Verrat des Judas, die Verleugnung und die Feigheit des Petrus, haben wir schon gewürdigt in der letzten Sendung, und kommen jetzt zum Kern der Passionsgeschichte, nämlich dem Tod. Gut, wir haben ja erlebt, dass Jesus zu Kaiphas gebracht worden ist und Kaiphas hat dann ein paar Gründe gesucht, warum man ihn umbringen könnte. Und er hat auch beschlossen, wir müssen uns jetzt noch was einfallen lassen, damit Pilatus, der ja die juristische und die polizeiliche Macht hier im Land hat. Das nennt man die Kapitalgerichtsbarkeit. War wahrscheinlich auch noch mehr. Also er hatte die Kapitalgerichtsbarkeit, aber er hatte natürlich auch. Das heißt Kapitalverbrechen. Ja. Ja? Die wurden auf jeden Fall zum Pilatus gebracht. Ja, und es war natürlich überall, war Polizei und Militär der Römer, war ja überall. Jedenfalls Pilatus, der Statthalter, der römische Statthalter, der damals über die Provinz Syrien, zu der auch unser kleines Israel gehörte, geherrscht hat, der muss jetzt irgendwie dazu bewegt werden, diesen Aufrührer hier zu beseitigen. Und dann schleppte man ihn also vor Pilatus und der fragte ihn, und jetzt erfahren wir aus dem Matthäusevangelium, dass es offenbar inzwischen eine Absprache gegeben hat, dass man ihn als Landesverräter hier verurteilen kann. Und man muss dann den Römern beibringen, dass der hier König werden will. Also das Wort, er will König werden, das ist nun der Grund für einen Hochverrat und für ein Todesurteil in den Augen der Römer. Dass er ein Gotteslästerer ist und den Tempel in 3 Tagen aufbauen will, das interessiert die Römer gar nicht. Aber dass hier einer König werden will und als Aufrührer sich betätigt, das interessiert die Römer. Genau, und wenn er behauptet von sich, er ist der Messias, hätte das vielleicht noch gar nichts bedeutet, es sei denn, er wird dann politisch gedeutet, dieser Messias. Genau. Und der wird dann die Israeliten oder das jüdische Volk gegen die Besatzungsmacht führen. Ja. Und das ist der Punkt, wo jetzt der Pilatus ins Spiel kommt. Genau. Der Statthalter, also dieser Pilatus, der das Recht hat, die Todesstrafe zu verhängen, wenn es um den Schutz und die Ehre des Kaisers geht, der fragt dann den Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Und als die hohen Priester, die mischen sich dann auch noch ein, die hohen Priester und die Ältesten, und klagen da an und denen gibt er gar keine Antwort mehr. Und da sagt Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was die dir hier alles gegen dich vorbringen und dir vorwerfen? Aber Jesus beantwortet diese Frage nicht, sodass der Statthalter Pilatus sehr verwundert ist. Und jeweils zum Passafest pflegte er, also der Statthalter, pflegte einen Gefangenen freizulassen. Also der Pilatus ist nicht überzeugt. Nein, der Pilatus, dem ist es auch letztlich wurscht. Solange der hier nur so ein Männlein ist, das ein paar heilige Worte spricht, ist es doch dem Pilatus wurscht. Und der fragt sich, warum soll ich den armen Kerl jetzt da hinrichten lassen und dann noch so grässlich, nicht? Todesstrafe, Durchkreuzigung, das ist ja furchtbar. Und eigentlich ist er ihm ganz sympathisch. Der findet es vielleicht auch gut, dass der nichts sagt. Mhm. Und nicht jetzt bettelt oder sowas, sondern gar nichts sagt. Das findet wahrscheinlich der Pilatus gut als Römer. Also auf jeden Fall sind die auf Augenhöhe gezeichnet, die beiden. Mhm. Ja. Und die haben offensichtlich auch was ein Gespräch. Es gibt ja andere Evangelien, wo die ja noch mehr miteinander reden in den anderen Evangelien. Hier jedenfalls reden sie nichts. Mhm. Und der Pilatus, der ja jedes Mal zum Passafest einen Gefangenen des Volkes, also freilassen darf oder freilassen möchte, das Volk darf den auswählen, wen er da freilassen soll. Und damals war gerade ein übler Mann namens Barabbas im Gefängnis. Und Pilatus fragt nun die Menge, die da zusammengekommen ist, was wollt ihr, wen soll ich freilassen, den Barabbas oder den Jesus, der sich hier Messias nennt? Er wusste nämlich, steht hier in meiner Bibel, in meiner Übersetzung, er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Mhm. Und während der Pilatus auf dem Richterstuhl sitzt, kommt ein Brief von seiner Frau. Und da steht drin, lass die Finger von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte heute Nacht einen fürchterlichen Traum seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten, wieder eine Frau, die was durchschaut, was wieder keiner sieht. Mhm. Ne? Und auch wie die Mägde beim Petrus. Wie die Mägde beim Petrus, auch hier wieder eine Frau, die mehr sieht als die Männer und auf die nicht gehört wird. Eine Art Kassandra, die ihren Mann davor bewahren will, dass er bis heute als riesiges Arschloch in jeder Kirche, jeden Sonntag erwähnt wird. Als das größte feige Arschloch der Welt. Im Glaubensbekenntnis. Im Glaubensbekenntnis, genau. Milliarden verurteilt Menschen unter Pilatus denken jedes gekreuzt. Mal mit Flüchen an ihn. Er steht im Glaubensbekenntnis, genau. Ja, hätte er mal auf sie gehört. Inzwischen überreden die hohen Priester und die Ältesten, das sind also so Leute, die haben überall ihre Spitzel und überall ihre Stimmungsmacher, so ein bisschen wie Twitter oder wie X. Genau. Ja, überall wird da rumgelabert und wird Stimmung gemacht und so machen sie es hier auch. Also, dass sie den Barabbas frei kriegen sollen und der Jesus soll hingerichtet werden. Und der Statthalter fragt dann, der geht wahrscheinlich davon aus, dass die jetzt keinen Mörder haben wollen, sondern eben diesen Wirrkopf da frei haben wollen. Ja, und ich denke mal, dass der Pilatus glaubt, dass Jesus freikommt. Ja, das glaube ich auch, dass er das glaubt, weil wir erinnern uns ja an den Einzug, wo sie alle mit Palmen gewedelt haben und Hosianna gesungen haben. Also die Wandelhaftigkeit oder die Wankelmütigkeit der Masse wird da beschrieben. Ja. Und Pilatus, der also davon ausgeht wahrscheinlich, wen soll ich denn freilassen? Und da schreien sie alle, Barabbam! Genau, Barabbam, das ist der Akkusativ von Barabbas. Ja, genau. Das ist aus wen der, oder was? Das ist aus der Matthäus-Passion von Bach. Genau. Barabbam, schreien sie da, Akkusativ Barabbam. Mhm. Und wen oder was den Barabbas? Und Pilatus sagt dann zu ihnen, ja, was soll ich denn dann mit dem Jesus machen, den man den Messias nennt? Und da brüllen sie, ans Kreuz mit ihm. Dann erwidert er, was für ein Verbrechen hat er denn begangen, will Pilatus von der Menge wissen. Und da schreien sie ans Kreuz mit ihm. Also sie haben nichts zu sagen, außer das eine. Und als Pilatus sieht, dass er nichts erreicht, sondern dass der Tumult immer größer wird, da kriegt das jetzt auch ein bisschen, der will jetzt auch keinen Ärger haben. Der hat nämlich noch den Kaiser über sich und will auch noch ordentlich abkassieren in dieser schönen Provinz Syrien. Die haben sich ja da unendlich bereichert, diese Typen. Und je ruhiger und je stiller die Provinz war, umso höher war man in Rom angesehen. Also hat er sich gedacht, ach komm, wegen dem Krischball da mache ich mich jetzt nicht unbeliebt und mache ja auch keinen Ärger mir an den Hals, sondern ich lasse mir jetzt ein Töpfchen Wasser bringen und wasche mir vor allen Leuten die Hände und sage, ich bin unschuldig am Blute dieses Menschen. Mhm. Also er hat auf jeden Fall eine Symbolhandlung, hat eine Zeichenhandlung. Eine Zeichenhandlung, richtig, sehr schön. Mhm. Und auch wieder ein Feigling. Ja. Wieder ein Feigling, der einen sehenden Auges einen Unschuldigen auf eine schreckliche Weise hinrichten lässt, weil er keinen Ärger haben will. Mhm. Und mir ist noch was eingefallen zu Petrus, der ja auch so ein Feigling war. Aber es gibt doch diesen wahnsinnige Foto von diesem einsamen Chinesen, der beim Aufstand auf dem Platz des himmlischen Friedens, wo die chinesische Regierung die ihre Studenten hat massenweise niederknüppeln und niederschießen lassen. Mit den Panzern über die Leute drüber gerollt ist. haben wir doch dieses wunderbare, berühmte Bild, wo ein einsamer Chinese vor einer Kette von Panzern steht. Mhm. Es sind also mehrere hintereinander und ganz vorne steht ein, muss schon genau hingucken, ein einsames Männlein, das sich diesen Panzern entgegenstellt. Niemand weiß, wer dieses Foto geschossen hat, niemand weiß, wer dieser Chinese ist und niemand weiß, was aus ihm geworden ist. Aber dieses Bild ist ikonisch. Und ich habe kürzlich ein Meme, weißt du, was ein Meme ist? Naja, so, eine, so ein Fetzen sozusagen. Eine Zeichnung, ein Zitat. Ja. Ja, habe ich gesehen, es ist also ein fürs Internet gestalteter Meme. Und da steht ein einsames Männlein, nicht vor Panzern, sondern vor einer Reihe Cybertrucks von Tesla. Und ein tolles Bild, ein tolles Bild. Ist das ein Zitat sozusagen? Es ist ein Zitat. Aha. Ein einsames Männlein steht vor dieser Reihe von, so wie nicht vor Panzern, sondern vor so ähnlichen Autos von Elon Musk. Und ja, kann ich dir nachher mal zeigen, ja, ich habe es auf dem Handy. Gut, und da muss ich jetzt gerade dran denken, aber es ist nur ein kleiner gedanklicher Ausflug. Wir kehren zurück. Pilatus auf jeden Fall stellt sich nicht dem Massen entgegen. Nein, er stellt sich nicht entgegen, sondern im Gegenteil, er sagt, das ist jetzt eure Sache. Ja, also er zieht sich zurück aus der ganzen Veranstaltung und da rief das Volk, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und dann lässt er den Barabbas frei und gibt den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Und jetzt beginnt eine fürchterliche Leidensphase, eine Folterphase dieses armen Mannes. Bevor du das schilderst, lass uns noch mal ganz kurz in dieses Verfahren hineinschauen. Und vielleicht auch noch mal die historische Figur des Pilatus anschauen und vielleicht auch noch mal die verschiedenen Evangelien in den verschiedenen Varianten anschauen. Weil das älteste Evangelium, da ist der Pilatus eigentlich eine eher unscheinbare Gestalt. Welches ist das älteste? Das ist das Markus-Evangelium. Gut, das ist erwiesenermaßen das älteste. Ja, also man streitet ja unter Exegeten über alles, aber das ist auf jeden Fall das kürzeste. Aber es ist auf jeden Fall so, dass mit den Jahren und mit dem, je später die Evangelien datiert werden, desto böser werden die sogenannten Juden und desto netter wird Pilatus. Also die sogenannten Juden, also das sagen wir mal, das Establishment der jüdischen Oberschicht, das wird immer am bösartigsten beim Johannes geschildert. Das ist das letzte, nehmen wir an, das letzte. Oder das erste. Evangelium. Es geht aber vor allem darum, wie kommen wir zu diesem, die Juden haben unseren Heiland getötet. Natürlich haben die Römer ihn getötet, das wissen wir. Wir wissen, dass der Jesus unter dem Pilatus und vom Pilatus von römischen wird. Soldaten, also jedenfalls nicht von Juden. Nicht von Juden getötet. Und wir wissen es tatsächlich, der Josephus hat im Jahr, also ein Geschichtsschreiber, ein römischer Geschichtsschreiber. Ja, Flavius Josephus, einer der wenigen, die Jesus überhaupt erwähnt haben. Genau, 93 nach Christus diesen Tod erwähnt, auch unter dem Pilatus. Und wir wissen auch den Annalen des Tacitus vom Jahr 116, 117, da wird auch Jesus erwähnt. Da wird ein Wirrkopf geschildert, der da über die Klinge springt. Genau. Und dann wissen wir auch noch, dass der Präfekt, der Statthalter Pilatus, vom Jahr 26 bis zum Jahr 36 dort die Provinz Syrien beherrscht hat. Das also nicht sechs Jahre, wie du behauptet hast, sondern zehn. Genau, zehn Jahre. Und dann wurde er aufgrund von Beschwerden vorzeitig abgesetzt. Ja, siehst du, und diese Beschwerden, die könnten sich hier auch schon angebahnt haben, deswegen knickt er ein. Kann sein, genau. So, und was jetzt genau wird ihm vorgeworfen? Also das hatten wir schon, Weissagung gegen den Tempel und die Anmaßung des Messias-Titels. Ja, also des Königstitels. Ja, oder des Königstitels. Ja. Und die Sorge um die politische Stabilität ist dann der Grund, warum sie einen Grund finden, ihn dem Pilatus vorzuführen. Aber man weiß gar nicht, ob tatsächlich es diese jüdischen Akteure gegeben hat. Also dieses ganze Synhedrion, dieses Volk und die werden aufgehetzt und so. Weil wenn man der Geschichte glauben will, dann tagen die an Passafest nachts. Das ist für einen frommen Juden, ehrlich gesagt, nicht denkbar. Dass die das nicht aufschieben oder sowas, ja. Also allein die Reihenfolge. Nacht und Nebelaktion. Nacht und Nebel und zwar an einem Feiertag. Also an einem jüdischen Feiertag, wo man eigentlich gar nichts tun darf und sowas. Dann also der höchste auch noch, ne? Ja. Also so wie wenn an Ostern bei uns schnell einer verschwindet. Ja. Also oder das, Weihnachten. Also das muss man sich auch, also wie es historisch gewesen ist, also die Konstellation ist historisch denkbar. Ja. Aber dieser zunehmend anti-jüdische, der dann ja später, wie wir wissen, zum antisemitischen Akt wurde, das kann man in den Evangelien beobachten und dass zunehmend auch dieser Pilatus entlastet wird. Dass auch dieses Entlastungssymbol, Zeichen, das er macht, sich die Hände in Unschuld waschen und dass er genau wusste, dass der unschuldig ist. Das wird alles in den hinein interpretiert. Umso mehr Verantwortung auf die Hetzer zu nehmen. Also dieser antijüdische Affekt, der wächst mit den Evangelien. Das ist natürlich alles geschrieben in der Auseinandersetzung, der Ablösungsphase der Christen von den Juden. Genau. Und in der Phase der unglaublichen Enttäuschung dieser neuen Sekte, dass sie eben die jüdische Religion nicht umwerfen. Nicht reformieren konnten. Umhauen, sondern eben klein beigeben müssen. Im Gegenteil, rausgeschmissen werden von den Juden und ihnen dann auch noch der Schutz der Juden entzogen wird. Ich erzähle ja immer da, dass ich jetzt in Thessaloniki bin und in Thessaloniki, da kannst du dieses Muster, kannst du das dann nachempfinden, weil da wird dann in der Apostelgeschichte erzählt, dass der in der Synagoge predigt und es folgten ihm einige und dann geht das gleiche Muster, dann gehen die Juden, wird erzählt, gehen dann zum Stadtobersten und sagen, der macht Aufruhr hier, der macht Unruhe, schmeißt den mal raus und dann haut der Paulus ab. Mhm. Also die gleiche Geschichte, Muster wiederholt sich dann in den verschiedenen griechischen Städten. Da werden wir drauf kommen, wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen. Gut, bevor wir hier weiter in die Kreuzigung und so weiter gehen, ja, vielleicht schiebe ich es auch einfach nur vor mir her, aber was erzählen, was uns das Buch Jack Miles, Jesus, der Selbstmord des Gottessohns, zu dieser Szene zu schildern hat. Jack Miles schreibt, der verstorbene Jorge Luis Borges, das ist ein Schriftsteller, ein argentinischer, den er immer mal wieder zitiert, sagt in einem posthum veröffentlichten Vortrag, dass die größten Erzählungen der Welt, und für ihn sind es die Ilias, die Odyssee und das Evangelium, dazu einladen, immer wieder nacherzählt zu werden. Doch beim Evangelium, sagt er, ist es anders. Die Geschichte von Jesus Christus kann, glaube ich, nicht besser erzählt werden. In keinem Teil des Evangeliums, fährt jetzt unser Autor hier fort, ist dieses Gefühl einer geheimnisvollen Endgültigkeit stärker spürbar als in der Erzählung, die mit der Gefangennahme Jesu beginnt und mit seinem Tod endet. Und in keiner der Schilderungen ist es so stark wie in der letzten. Im gesamten Evangelium des Johannes, das wir hier leider nicht verfolgen, sondern wir haben ja das Matthäusevangelium, bis zur Gefangennahme folgt auf eine kurze Schilderung gewöhnlich eine lange, rhetorisch überladene Interpretation. Schildert Johannes das Wunder der Brotvermehrung zum Beispiel in 10 Versen, so nimmt die Darstellung des Brot des Lebensdiskurses 44 Verse ein. Doch von der Gefangennahme an sagt Jesus sehr wenig und dann nur in ganz knappen Sätzen. Jesus hat gesagt, ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, und er hält auch Wort. Was seine Gegner angeht, so hat er keine Lust mehr auf Wortgefechte mit ihnen, die bisher einen so großen Raum im Evangelium einnehmen. Und als Judas Ischariot den Raum des Abendmahls verlässt, um ihn zu verraten, sagt Jesus, was du tun willst, tue bald. Er tut nichts, um das Näherrücken seines Endes zu verzögern, und in 3 entscheidenden Momenten scheint er es sogar zu beschleunigen. Die Tatsache, dass Sohn und Vater identisch sind, gibt den Gebeten des Jesus im Gethsemane zu seinem Vater etwas merkwürdig Modernes. Das hatten wir ja in der letzten Sendung. Denn er betet ja zu sich selbst. Man könnte auch sagen, er versetzt sich für sich selbst in einen bestimmten Zustand der Sammlung oder der Präsenz. Kann Gott beten? An wen würde Gott ein Gebet richten? Das Evangelium beantwortet die Frage so. Gott betet, wie ein Sohn beten würde, der sich an seinen Vater wendet, von dem er weiß, dass er es selbst ist. Im Evangelium des Johannes scheint Jesus sich unmittelbar vor seiner Gefangennahme in diesen Zustand, also in den Zustand des Dauergebetes, zu versetzen und ihn praktisch nicht mehr zu verlassen. Das stimmt, bei Matthäus hat er was total Entrücktes, ne? Die Frage, was Gott im Hinblick auf die römische Unterdrückung der Juden unternehmen will, war das unausgesprochene Hintergrundthema des gesamten Evangeliums. Als das Evangelium des Johannes zu seinem Höhepunkt kommt, rückte dieses Thema dramatisch in den Vordergrund. Ganz unverhüllt wird die gewichtigste Frage in der Geschichte Israels gestellt. Dies ist wahrlich die Stunde, von der Jesus gesprochen hat. Jetzt muss der göttliche Krieger des Exodus, also Gott, seine sagenhaften Fähigkeiten entfalten oder aufgeben. Jesu Konfrontation mit Pilatus bei diesem zweiten Passa entspricht einer direkten Konfrontation zwischen Jahwe und dem Pharao beim ersten Passa. Also alle, die es vergessen haben, zurück, Auszug aus Ägypten, Altes Testament. Das hier ist die Wiederholung. Nun ist Jahwe freilich ein Gefangener, aber wird er seine Fesseln sprengen? Jesus ist nicht nur von den Römern bedroht, sondern auch von jüdischen Kollaborateuren Roms. Der Vorwurf, unter dem die Juden Jesus haben festnehmen lassen, lautet Verrat an Rom. Einen solchen Vorwurf gegen einen Juden, gegen irgendeinen Juden auch nur zu erheben, heißt aber, mit Rom zu kollaborieren. Solche jüdischen Kollaborateure scheint Johannes im Auge zu haben, wenn er immer wieder sehr spitzzüngig von den Juden spricht. Nach außen hin fromm sind die Juden in diesem Sinne solche, die sich des römischen Systems bedienen, Insider mit ausgedehnten römischen Beziehungen, kurz Juden von der Art, die von der frommen Judenheit gewöhnlich verabscheut wird. Jesu Konfrontation mit Pilatus ist der Beginn der westlichen Tradition des gewaltlosen Widerstands, indem er für Gott das Recht erringt, im Krieg zu scheitern, erringt Jesus für ihn zugleich das Recht, im Frieden erfolgreich zu sein. Er kreiert mit anderen Worten ein nicht militärisches Profil des politischen Erfolgs. Super. Toll, ne? Das ist ganz toll und es ist auch da eben. Es sind auch nicht die Juden, es sind die Kollaborateure. Wo der Text nochmal darauf hinweist, ist die Stimmung, in der Jesus aufgetreten ist und die Erwartungen, die ja um ihn herum waren. Weil wir haben öfter schon erzählt, dass ja dann der große Aufstand, der jüdische Aufstand im Jahr 70 war. Also da war Jesus dann schon fast 35 Jahre tot. Mhm. Aber die Stimmung nach dem Motto, wir müssen die Römer loswerden, diese Besatzungsmacht, in diese Stimmung hinein ist der Jesus ja aufgetreten. Mhm. Und deswegen gab es natürlich auch Leute, die von ihm erwartet haben, dass er den Aufstand anführt und dass er einen kriegerischen Aufstand anführt. Mhm. Und das erzählen ja diese Geschichten, dass es dann einen Switch gibt und er diese Erwartungen allesamt enttäuscht. Mhm. Also das heißt, die Figur des Judas, das haben wir ja das letzte Mal schon besprochen, die wird auch gedeutet als ein groß Enttäuschter. Mhm. Man sagt ja auch, der war vielleicht ein Zelot oder ähnliches. Also er gehörte zu den aufständischen Gruppen. In jedem Fall aber zu den Enttäuschten. Aber die Stimmung auf jeden Fall wird hier auch genau beschrieben. Mhm. Ja, und dann gab es eben die Kollaborateure. Ja, toll. So. Die Soldaten des Pilatus nehmen den Jesus mit und führen ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammeln die ganze Kohorte um ihn herum und dann ziehen sie ihn aus und legen ihm einen purpurroten Mantel um. Man durfte dann so ein bisschen noch seinen Frust an diesen Gefangenen ablassen, ne? Weil die waren eh schon verbranntes Fleisch. Also das war wohl auch üblich, das ist ja ein langsamer Tod, der Kreuzestod, um die vorher schon zu schwächen. Mhm. Also dass die dann nicht so lange sterben. Der Pilatus, will ich auch noch historisch sagen, er hätte das Recht zur Begnadigung gehabt. Mhm. Also, weil wir über Feiglinge gesprochen haben. Ja, das wird ja klar. Er hätte das tatsächlich, aber das ist auch historisch so, er hätte das Recht gehabt. Ja, ja, ja. Jedenfalls nehmen sie ihn dann mit und legen ihm einen Purpurmantel um und dann flechten sie einen Kranz aus Dornen und setzen ihm auf diese Dornen und geben ihm einen Stock in die rechte Hand. Und dann fallen sie vor ihm auf die Knie und tun so, als wären sie also ganz furchtbar ehrerbietig und schreien, Heil dir, König der Juden. Und dann spucken sie ihn an und nehmen den Stock ihm wieder aus der Hand und hauen ihm damit auf den Kopf. Und nachdem sie sich da an ihm verausgabt haben, nehmen sie ihm den Mantel wieder ab und ziehen ihm seine eigenen Kleider an. Und dann führen sie ihn hinaus. Es gibt ja einen Film, der heißt Die Passion. Ich habe den nie gesehen, Aber der beschreibt nur diese Sterbeprozess. Der muss furchtbar sein, dieser. Ich bin rausgegangen. Du bist rausgegangen. Ich habe gedacht, ich muss ihn dienstlich sozusagen anschauen. Ja. Aber es ist einfach nur die Folter. Es ja, ist also es ist furchtbar. Ich kann mir sowas auch nicht angucken. Ausführlich dargestellte Folter. Dann führen sie den Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und auf dem Weg treffen sie einen Mann aus Kyrene, der heißt Simon. Und den zwingen sie, nachdem Jesus offenbar nicht mehr kann, das Kreuz zu tragen. Ist auch interessant, dass keiner der Jünger da ist, nicht? Er ist allein jetzt. Beim Sterben ist man allein, hast du gesagt. Das stimmt auch. Nur der Simon von Kyrene ist noch da. Da musste man also nicht das ganze Kreuz tragen, sondern nur den Querbalken. Der Längsbalken, der Vertikale, der stand schon. Der war schon in den Boden gerammt und man musste dann den Querbalken nach oben schleppen, an den man dann hingehängt wurde. Und so kommen sie an den Ort, der Golgatha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Gibt's das noch? Weiß man, wo das ist, Johanna? Ja, also inzwischen meint man, dass tatsächlich da, wo die Grabeskirche steht, tatsächlich da, das war außerhalb der Stadt damals, und dass da, wo die Grabeskirche tatsächlich steht, dass das der Ort gewesen ist. Mhm. Also vielleicht ein bisschen versetzt, aber wir wissen auf jeden Fall, es muss wohl schon früh dann ein Ort gewesen sein, wo die Christen hingepilgert sind. Die Römer haben dann den platt gemacht, diesen Ort, und haben verschiedene Tempel hingebaut. Mhm. Einen für die Aphrodite und einen für Jupiter und Juno. Mhm. Und haben versucht, diesen Ort sozusagen dann mit den eigenen Göttern irgendwie zu überdecken. Mhm. Dann haben sie ja nach dem großen Aufstand, der jüdische Aufstand 135, 134, 100, der Bar Kochba-Aufstand, haben sie dann ganz Jerusalem platt gemacht und haben versucht, dann eine neue Stadt, eine römische Stadt obendrauf zu machen und haben das auch umbenannt, das Jerusalem. Und sie nannten dann die Stadt Aelia Capitolina und dieses ganze Jerusalem sollte als die Stadt Davids und die Stadt des Todes von Jesus ausgelöscht werden, die Erinnerung. Das war aber offensichtlich nicht möglich. Jetzt steht da nach wie vor eine Grabeskirche. Die hat ja dann die wahrscheinlich die Helena, die Frau vom Konstantin, hat die ja dann gegründet, diese Kirche, die da auch die Hagia Sophia gegründet hat. Ja, jetzt also, lass uns über die Grabeskirche, will ich dir nachher noch was erzählen. Aber man hat lange gesagt, es ist gar nicht der Ort. Man weiß einfach keinen anderen. Und daneben muss auch so eine Art Friedhof gewesen sein, wo jetzt in Jerusalem die evangelische Kirche steht. Da ist wahrscheinlich dann auch das Grab gewesen, wo sie den Jesus hineingelegt haben. Ah ja, ich dachte, der kam in eine Höhle. Oder in eine, ja, in so eine Art Höhlengrab, aber das ist ein Gartengrab. Ah ja. Und da, wo jetzt die evangelische Kirche steht, wo ich auch predigen durfte schon, da ist vermutlich der Friedhof gewesen. Ja, jetzt lebt er noch und sie gaben ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Da habe ich gelesen, dass das Myrrhe war. Also das ist eine ist ein Betäubungsmittel. Als er davon gekostet hatte, wollte er es nicht trinken. Also er wollte das offenbar durchleiden müssen. Oh, das hat ihm gar nicht geschmeckt. Ja, also das ist ja wahrscheinlich irrelevant, oder? In so einer Situation. Es schmeckt mir nicht. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, das geht jetzt recht schnell, verwarfen sie das los und verteilten seine Kleider unter sich. Ich meine, diese Soldaten waren ja auch arme Schweine. Die haben dann das gekriegt, was der Verurteilte so hatte. Und hier hatte er gar nichts, nicht? Also er hat praktisch nur das gehabt, was er am Leibe hatte, und das haben sie dann geteilt. Und dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Und über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das stand über den Verurteilten, war ein Schild, und da stand dann drauf, warum die da sterben müssen. Ja, das ist auch historisch. Ja. Der Urteilsspruch sozusagen. Ja, genau. Und da stand drauf, das ist Jesus, der König der Juden. Und mit ihm zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, der eine links und der andere rechts. Und die Leute, die vorbeigekommen sind, verhöhnten ihn und schüttelten den Kopf und riefen, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selber und steig herab vom Kreuz. Logisch, hätte ich auch gerufen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten standen auch dabei und verhöhnten ihn und sagten, anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel, soll er doch mal vom Kreuz herunterkommen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und so schimpfen auch sogar die beiden Räuber, mit denen man ihn zusammengekreuzigt hat. Die schimpfen auch auf ihn. Die fühlen sich auch noch besser als er. Wenn ich nochmal an den Jesaja erinnern darf, an den Gottesknecht. Mhm. Er war der Verachtetste unter allen und wir erkannten ihn nicht. Also das ist der Text, der da über dem Gottesknechtslied steht. Mhm. Der Verachtetste von allen, ja. Ja, und was jetzt kommt, hören wir uns an. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Johanna, was soll ich jetzt davon halten? Eli, Eli und Elia und Gräber öffnen sich. Der Elia ist ja der größte Prophet für die damaligen Juden. Bis heute ist der Elia eigentlich der größte Prophet unter den Propheten. Die wir die christliche Bibel haben, für uns reihen wir aneinander und sagen, da ist der Jesaja und da ist der Jeremia. Aber für die jüdischen Menschen bis heute ist Elia der allergrößte Prophet, der ja auch entrückt worden ist. Ja. Das sind die Spottverse, die sie da über ihn sprechen. Und offensichtlich verstehen sie auch nicht alles, was er sagt. Mhm. Offensichtlich ist auch dieses Galiläische und dieses Aramäische und dieses Hebräische. Mhm. Offenbar gibt es da auch Missverständnisse, noch am Kreuz. Es gibt Missverständnisse, womöglich auch noch am Kreuz. Lass mich nochmal sagen, Kreuzigung war die Todesstrafe für Nicht-Römer. Also Römer wurden nicht gekreuzigt. Die wurden geköpft, wenn sie eine Kapitalverbrechen, wie zum Beispiel Aufstand gegen den Kaiser, gemacht haben. Die Kreuzigung ist nicht eine schnelle, sondern eigentlich eine langsame Todesart. Na, furchtbar, die Sklaven wurden gekreuzigt. Genau, und es ist nicht so, dass du verblutest oder so, sondern du erstickst, weil du zwischen deinen eigenen Armen hängst und dann wird die Lunge zusammengedrückt. Und die haben tatsächlich auch Nägel in die Hände gekriegt. Das haben, ja, nicht und alle, in die Füße. Manchmal nur angebunden. Ja, war beides. Man hat sie angebunden und man hat nochmal einen Nagel reingehauen. Ja, also das ist richtig, richtig eine richtig furchtbare Strafe gewesen. Eine furchtbare Todesart. Und das Irre an der Geschichte ist, dass sie überhaupt erzählt wird und dass aus diesem Jesus, sich eine Religionsgruppe auf einen solchen Hingerichteten beruft. Ja, Verbrechertod, ne? Das ist ein Verbrechertod. Und dass daraus eine wahnsinnige Bewegung wurde, hat wahrscheinlich mit diesem Kern, den du vorhin vorgelesen hast, mit diesem passiven Widerstand und diesem friedlichen sich ergeben und der Gewalt, nicht mit Gewalt zu antworten. Vermutlich ist das der Kern, warum diese Geschichte dann, trotzdem sie so schrecklich ist, erzählt wurde. Mhm. Und natürlich, weil dann das Gerücht von dieser Auferstehung kam. Mhm. Aber jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen gruselig, was du jetzt gerade vorgelesen hast bei Matthäus, dass dann die Toten auferstehen und dann in der Stadt rumlaufen und so. Das ist ein bisschen was Horrorfilmmäßig. In meinen Fußnoten steht, Der Abschnitt setzt sich aus drei Einheiten zusammen. Der zweimalige laute Schrei des Jesus, das zweimal erwähnte Erdbeben und das Bekenntnis des Hauptmanns zum Sohn Gottes. Die Erwähnung der Frauen, die Zeugen für das Sterben und die Grablegung Jesu sind. Da kommen wir gleich drauf. Und von 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags bricht eschatologische Finsternis über das Land herein. Dunkelheit war die letzte der Gottesplagen in Ägypten, ehe er eingriff, um Israel zu retten. Das ist also alles aufs Alte Testament zugeschrieben. Alte Testament. Und wir sind ja hier auch bei Matthäus, der die beiden Testamente zusammennäht. Und was Reformatorisches, wenn du so willst, hat es auch, weil der Tempel war ja aufgebaut, dass es so, dass es ein Allerheiligstes gab, wo die Gesetzestafel drin waren und wo diese Engelsfiguren standen und diese Bundeslade bewachten. Und das war das Allerheiligste. Da durfte nur der hohe Priester rein in den Tempel. Und wenn dieser Vorhang zerriss, dann heißt es, der Zugang ist jetzt allen offen. Es gibt diese Hierarchie der jüdischen Priester nicht mehr. Ja, das hat was Reformatorisches. Deswegen wird es auch erzählt. Das wird erzählt, der zerreißt und die Hierarchie der jüdischen Oberen ist hiermit sozusagen zerstört. Zerstört. Ja, ist ja auch dann passiert. Ja, toll. Ja, ja. Jetzt gibt es das Nachspiel sozusagen. Viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Dazu gehörte auch Maria aus Magdala, also Maria Magdalena, und die Maria, die Mutter des Jakobus, also eine ältere Dame, und des Josef und die Mutter der Söhne Zebedäus. Also die waren nicht nur die Söhne als Jünger, sondern Mutti war auch dabei und hat auf sie aufgepasst. Aber vor allem eben sind die Frauen, die dann auch durchgehalten haben. Das ist so eine, ist auch so ein Motiv, das glaube ich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal anthropologisch ist. Meistens sind es ja auch die Frauen, die dann Sterbende begleiten oder die nicht weggehen. Das weiß man aus Koma-Kliniken, wo die Komatösen liegen, die nicht mehr aufwachen, sondern eben auf die Grundbedürfnisse ihres Körpers zurückgeworfen sind. Wenn man sich darüber mal durchliest, was da alles für Informationen gibt über diese Leute, wo am Anfang noch ganz viele kommen und die Geschwister und die Geliebten und die Ehefrauen und sonst wer. Und am Schluss kommen nur noch die Mütter. Ja. Wenn die dann mal eine Zeit lang da liegen und nicht A und nicht O sagen, sondern gar nichts mehr sagen, dann kommen nur noch die Mütter. Also hier sind die Mütter auch da. Natürlich muss man auch gleichzeitig immer dazu sagen, der Erzählwille ist natürlich auch, dass die Frauen sind hellsichtiger immer, aber sie sind halt nicht die Zeugen, die anerkannt sind. Ja? Also die haben alles gesehen, können alles bezeugen, aber sie sind nicht diejenigen, die vor irgendeinem Großgericht oder wie auch immer oder aussagen vor können. So, und gegen Abend kommt ein reicher Mann aus Arimathea, der heißt Josef. Und auch er war ein Nachfolger des Jesus und geht zu Pilatus und fragt, ob er nicht die Leiche haben kann. Und der Pilatus sagt, mir doch wurscht, und überlässt ihm die Leiche. Und Josef nimmt dann die Leiche mit und hüllt sie in ein Leichentuch und legt sie in ein neues Grab, das er eigentlich für sich selbst in den Felsen hat hauen lassen. Also ein reicher Herr, der hat sich ein Grab in den Felsen hauen lassen, das hat bestimmt einiges gekostet. Und da wälzt er einen großen Stein vor den Eingang, nachdem er den Toten da reingelegt hat, und geht weg. Und auch Maria aus Magdala, also Maria Magdalena und die andere Maria, die waren dort und sie saßen dem Grab gegenüber, steht hier. Bewachen dann noch. Also bewachen auf ihre Weise das Grab. Es sind schon auch faszinierende Nebenfiguren, die da auftreten, wie der eine, der den Balken trägt, der Simon von Kyrene. Ja. Dann der hier mit dem Grab. Und der Josef von Arimathea. Also die sind in diesem Text unvergesslich geschildert. Die sind Menschen, die halt noch mitgehen. Es ist ja eigentlich irgendwo… Und die da bleiben. Die da bleiben, ja. Der Matthäus, der zeichnet sich dadurch aus, dass er den Jesus am Kreuz nur noch eine Sache sagen lässt, warum hast du mich verlassen? Das ist ja eigentlich die tiefste und die allerletzte, sagen wir mal. Und die drängendste. Die drängendste Frage, da bist du ganz nahe dann am Atheismus, denke ich, in dieser Kreuzigungsszene, weil der Jesus, der so von seiner Mission überzeugt ist und dann auch in diesen Tod hineingeht, plötzlich seinen Vater oder sich selbst, wie du das da gerade geschildert hast, aber plötzlich sich von Gott vollständig verlassen fühlt. Ich finde, das ist im Kern nicht nur der Pazifismus geschildert, sondern ist auch im Kern mit dem Tod Jesu ist auch die gottlose Welt geöffnet. Mhm. Wenn es liturgisch gut richtig läuft, dann ist am Karfreitag der Altar auch schwarz, mit schwarzen Tüchern überdeckt. Mhm. Die Altarbilder sind zugeklappt. Mhm. Liturgisch gehört es sich eigentlich, wenn du am Karfreitag in eine Kirche gehst, dann gibt es dort das Nichts, das schwarze Nichts. Mhm. Alles ist zu, die Himmelsbilder, die Auferstehungsbilder, die Jesusbilder, alles ist dicht. Es ist die Konfrontation mit der Welt, die einfach ohne Gott ist. Mhm. Also mit der Realität. Nein, würde ich jetzt nicht sagen, weil die werden ja dann auch wieder aufgemacht. Ja, also die Türen werden ja wieder aufgemacht und die Bilder werden wieder aufgemacht. Aber da kommen wir ein nächstes Mal dazu, würde genau, ich sagen. Da kommen wir ein nächstes Mal dazu. Ich will noch ein, du wirst jetzt wieder zuhören müssen, ich habe einen wunderbaren Text dabei. Von dir selbst wieder? Nein, nicht von mir selbst. Entschuldigung, dass ich manchmal hier auch Texte aus meiner eigenen Hand vorlese. Ich habe ja ein reiches Werk bereits angefertigt und nur ganz wenig daraus lese ich hier vor. Aber ich will daran erinnern, dass diese Szene, um die es heute geht, ja sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist. Und zwar nicht, weil sie in die Kirche gehen, sondern weil sie in die Passionen von Johann Sebastian Bach gehen. Und als ich in der Chefredaktion zuständig war für die Titelgeschichten der Zeit, habe ich einen Titel gemacht, eine Passion namens Bach. Da war ein wunderbarer Autor, Allard von Kittlitz, ist losgezogen, schon lange bevor das dann an Ostern des Jahres 2018 gedruckt worden ist, ist er losgezogen und hat Leute besucht, hat Musikwissenschaftler besucht, ist dieser ganzen Klangwelt des Johann Sebastian Bach nachgegangen und hat diesen ungeheuren Zulauf, den Bach bei den Menschen hat, versucht zu erklären. Und gerade die Passionen sind ja das Berühmteste eigentlich, was er gebaut hat. Und deswegen habe ich auch, oder haben wir uns ja auch heute entschieden, nicht die Johannespassion, auf die unser Jack Miles sich bezogen hat, zu lesen, sondern die Matthäuspassion. Die Matthäuspassion ist ja meine Lieblingspassion, die dauert natürlich 3 Stunden, aber das interessiert niemanden. Die Leute sitzen da drin und hören sich das 3 Stunden lang an. Und deswegen haben wir heute auch das Matthäusevangelium der ganzen Sache zugrunde gelegt, unserer Folge hier. Ich möchte jetzt aus dieser Titelgeschichte ein bisschen was vorlesen. Ich habe sie stark gekürzt, aber es gibt doch wunderbare Passagen darin. Und danach würde ich mich gerne mit dir darüber unterhalten, weil ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, was der Allard von Kittlitz da herausgefunden hat. Die Geschichte, die in der Matthäuspassion erzählt wird, gehört zu den ältesten und bekanntesten der Menschheit. Sie stammt aus der Bibel. Gott wird ermordet. Jesus, wahr Mensch und Gott, wie es heißt, erfährt am eigenen Leib, wie es ist, sterben zu müssen, einschließlich der entsetzlichen Angst davor und der Agonie währenddessen. Die Menschen bringen ihn, den Propheten der Liebe, um. Seine eigenen Jünger verraten und verlassen ihn, das Volk verlangt das Todesurteil und am Ende wird Jesus auf sadistische Weise hingerichtet. Musik ist der höchste Ausdruck des Menschen. Und Bach ist der größte Komponist, der je gelebt hat. Zusammen mit der Johannespassion und der H-Moll-Messe ist die Matthäuspassion das größte Werk, das Bach geschrieben hat. Daraus folgt, die Matthäuspassion ist das größte Werk der Menschheitsgeschichte. Nie wurde etwas Grandioseres geschaffen. Wussten Sie, dass Bachs Musik, die rund um Ostern in Kirchen und Konzertsälen in der ganzen Welt gespielt wird, fast vergessen worden wäre? Johann Sebastian Bach starb 1750. Danach war er ziemlich tot. Bis auf ein paar Schüler und Musikexperten interessierte sich erstmal niemand mehr für ihn. Auf Bachs Grab in Leipzig stand noch nicht einmal ein Stein. Die Familie konnte sich keinen leisten. Der Stadt schien der Tote solcher Ehre nicht wert. Ab und zu wurde in Leipzig noch eine Bach-Kantate aufgeführt. Das war's. Heute klingt es verrückt, dass die Leipziger nicht ein Jahr Trauer trugen, mindestens, und dass die Menschheit nicht insgesamt aufheulte. 333 Jahre nach seiner Geburt aber ist Bach, Johann Sebastian Bach, heute einer der größten Musiker, die es je gab. Für viele Menschen war er so etwas wie ein Wunder oder ein Prophet oder zumindest ein unbegreiflich großes Genie. Der zeitgenössische amerikanische Komponist David Cope wurde vor einer Weile gefragt, warum Bach auf der Liste seiner 5 liebsten Komponisten nicht auftauche. Ich würde doch in die Liste der 5 größten Religionsstifter auch nicht Gott aufnehmen, antwortete Cope. Ist ja Wahnsinn. Auf Cope kommen wir nachher noch zurück. Mhm. Bachs Nachruhm kam langsam. Erst 80 Jahre nach seinem Tod, 1829, führte Felix Mendelssohn Bartholdy in Berlin die Matthäus-Passion auf und erinnerte die Nachwelt zum ersten Mal laut und deutlich an die Wichtigkeit dieser Musik. Felix Mendelssohn Bartholdy war Jude. Ja, aber er wurde christlich erzogen und christlich evangelisch getauft. Ah ja, es war also ein Konvertit. Die Familie ist konvertiert. Also er war jedenfalls in beiden Religionen zu Hause. Ja. Mit dieser Aufführung begann etwas, das man heute als Bach-Renaissance bezeichnete. Eine Wiederauferstehung gegen Widerstände. 100 Jahre später setzte eine regelrechte Flut ein. Der Tote wurde immer bekannter und auf einmal war Bach überall. Was ist das für eine Musik, die erst beinahe vergessen wurde, um dann nicht bloß unsterblich zu sein, sondern immer bedeutsamer zu wirken, je älter sie wird? Woher kommt sie? Ist sie erklärbar? Und was erzählt sie über den Menschen? Jedes Mal, wenn ich in den Goldberg-Variationen, also einer großen Bach-Klavierkomposition, zu den letzten Takten komme, sagt der sehr berühmte Pianist Igor Levit, auch ein Jude, habe ich ein wahnsinnig berührendes Gefühl. Das Stück verabschiedet sich von mir, als würde mir Bach selbst die Hand auf die Schulter legen und sagen, wir sind jetzt zusammen gegangen und jetzt schließt sich etwas. Dieses Gefühl habe ich übrigens auch bei anderen Komponisten, aber bei Bach. Levit schweigt ein bisschen und sagt dann fast ärgerlich, ich kann nur persönlich sprechen, ich bin kein religiöser Mensch und so, das ist wirklich nicht mein Thema. Aber egal, was Bach schreibt, ich fühle mich verstanden. Ich vertraue ihm. Ich fühle mich geschützt und geborgen. Ich gehe mit. Das kann ich nicht erklären, aber ich fühle mich an die Hand genommen. Und erst später, beim Abhören des Interviews, wird klar, was Levit da so widerstrebend beschreibt. Er redet eigentlich von einer religiösen Erfahrung. Neulich, sagt er dann auch, sah ich irgendwo mal wieder geschrieben, God is love. Ich hätte lieber gelesen, love is love. Aber es ist so, und jetzt ringt er um diese Worte, es ist irgendwie so, egal ob du hörst oder spielst, Bach ist so vertraut und nimmt dich mit. Das ist einzigartig. Er ist wie so ein Geist, der dich anspricht und einfach zu dir wird. Wie Luft, die dich anspricht und einfach zu dir wird. Er wird zu dir. Levit redet über Bach, aber was er an dieser Stelle sagt, ist verrückterweise ziemlich exakt die zentrale Botschaft des Hinduismus. Tat Tvam Asi, das bist du. Alles, was dich umgibt, so die gängigste Auslegung dieser Worte, alles, was du siehst, ist das große Eine, zu dem auch du selbst gehörst. Alles ist Brahman, das Ganze, alles ist Gott. Dieses Gefühl, diesen Zustand löst Bach in Levit aus, auch wenn Religion, wie er das ausdrückt, absolut nicht sein Thema ist. Unterhält man sich mit Musikern, Psychologen, mit Fans und Experten über Bach, passiert etwas Seltsames. Irgendwann sprechen sie alle, ob gläubig oder nicht, das Wort Gott aus. Dieser Ausdruck fällt unvermeidlich. Man darf sich wahrscheinlich nicht darüber wundern. SDG. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, schrieb Bach selbst unter fast alle seiner Kompositionen. Die Wurzel von Bachs Kunst, hat Gideon Krämer, der Violinist, einmal gesagt, lagen in seinem Glauben. Alles, was er geschrieben hat, war getragen durch seinen Glauben. Offenbar ist es relativ gleichgültig, ob man selber gläubig ist oder nicht. Bach führt zum Gedanken an Gott. Der weltbekannte Bach-Dirigent John Eliot Gardiner hat gesagt, dass er Bachs Musik nicht aufführen kann, ohne zumindest während der Darbietung gläubig zu werden. Selbst Nietzsche, der große Totengräber Gottes, schrieb in einem Brief: In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion des göttlichen Bach gehört, jedes Mal mit dem Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium. Bach selbst sah das so: Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach. Man hört in diesen Worten sehr deutlich, dass Bach ein Mensch der Voraufklärung war, kein Humanist. Im Zentrum der Welt stand nicht der Mensch, sondern Gott. Könnte die Präsenz Gottes in Bachs Musik trotzdem der wesentliche Grund für deren Unsterblichkeit sein? Die Frage führt, es geht leider nicht anders, über die Musiktheorie. Zum Trost, der Mann, der ihn weisen soll, ist David Cope. Den haben wir ja gerade zitiert gehört, ne? Viele Menschen haben Bachs Kompositionstechniken en Detail studiert, aber vermutlich hat sie keiner so gründlich verstanden wie dieser Mann. Denn David Cope ist der größte, meistgehassteste, schamloseste und genialste Kopist, den Bach je hatte. Bis zum Ende der 70er Jahre war Cope ein sozusagen regulärer zeitgenössischer Komponist. Er hatte Erfolg, seine Werke wurden in der Carnegie Hall aufgeführt, die Kritiker mochten ihn. Cope selbst war süchtig nach Musik. Er spielte Klavier, seit er 4 Jahre alt war. Dann, er war 39, befiel ihn eine Schreibblockade. Monatelang saß er stumm vor seinem Notenpapier, nichts kam. Sein Lebensinhalt drohte einfach zu verschwinden. Um sich abzulenken und zu trösten, vielleicht auch aus Verzweiflung, begann Cope damals an einem Computerprogramm zu schreiben, das komponieren kann. Als Ergebnis der Arbeit, die Jahre dauerte, nannte Cope EMI, Experiments in Musical Intelligence. Das Programm EMI war eine künstliche Intelligenz. Sie erfand nichts, aber sie imitierte perfekt. Man fütterte EMI mit Noten, dann analysierte und zerlegte es diese Noten und setzte sie nach jenen musikalischen Gesetzen neu zusammen, die Cope erkannt und dem System beigebracht hatte. EMI konnte den Stil der unterschiedlichsten Komponisten nachahmen, es komponierte rasend schnell und ohne Fehler und der erste Komponist, den EMI zu kopieren lernte, war Bach. Einmal schmiss Cope seinen EMI an und ging einen Kaffee trinken. Nach einer Stunde kam er zurück und EMI hatte in dieser Zeit 5000 Choräle im Stil von Bach geschrieben. EMI wurde von der Gemeinde der Musikwissenschaftler und Liebhaber nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Im Gegenteil, die meisten Leute befiel eine Art Horror. Seelenlos wehrten die Experten sich gegen EMIs Werke, aber in Tests, die Cope mit ihnen veranstaltete, konnten sie Werke der seelenlosen Maschine nicht von jenen des begnadeten Komponisten unterscheiden. Cope war wie ein Galilei, dessen nüchterne Berechnungen eine Kirche namens Bach in ihren Fundamenten erzittern ließ. Cope lebt in Santa Cruz in Kalifornien. Am Telefon erzählt er, dass er die Wut und Ablehnung nie verstanden hat. EMI konnte diese Musik ja nur schreiben, weil es Bach gegeben hat. Die Maschine hätte nie eine neue bedeutsame Art von Musik erfinden können. EMI war für Cope bloß eine Art fabelhafter Scanner, der die Vorlagen auf sinnvolle Weise zerschreddert und neu zusammensetzt und damit letztlich nichts, was Bachs Größe in irgendeiner Weise geschmälert oder in Frage gestellt hätte. Im Gegenteil, Bach war jenseits aller anderen Komponisten, sagt Cope. Seine Musik war perfekt. Es ist diese eigenartige Verwobenheit der Stimmen und Instrumente, wie sie ineinander greifen, einander umtanzen und sich bei den Händen nehmen. In der Matthäus-Passion gibt es kein Oben und kein Unten, kein Haupt und kein Neben, kein Groß und kein Klein. Es gibt eine absolute Gleichberechtigung aller Töne. Jeder Ton ist zugleich Bedingung und die Folge aller anderen Töne. Und vielleicht ist es von hier wirklich nicht mehr so weit zum Tat Tvam Asi. In Bachs Musik schien noch ein letztes Mal die mittelalterliche Vorstellung eines großen Gesamtbildes auf, einer kosmischen Harmonie, einer absolut geordneten Welt, in der, so hat es der französische Philosoph Michel Foucault einmal beschrieben, alles spiegelt. Oder besser, diese Idee schien in Bachs Musik nicht bloß auf, sondern sie ist darin tatsächlich verwirklicht. Man kann sie hören. Es ist universale Harmonie. Das heißt nicht, dass Bachs Musik sedierend wirkt, dass sie immer nur ruhig ist. Sie ist ja im Gegenteil voll großer Gefühle. Aber sie ist noch in den schwersten Momenten nicht wild und ohne Sinn. Immer findet sich darin Auflösung. Bei Bach ist der Schmerz irgendwie auch immer schön und die Freude irgendwie auch immer traurig. In der Musik, die auf Bach folgte, der Musik der Aufklärung, war mehr Gewichtung. Es begann ein Zeitalter der Individualität, des Abwerfens der Demut, zum Glück übrigens. Spätestens mit Beethoven hörte der Komponist auf, ein Empfänger zu sein. Er wurde zum Schöpfer, er wurde zum Genie. Fürst, schrieb Beethoven einem tatsächlich längst vergessenen hohen Herrn, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben. Beethoven gibt es nur einen. Wie stolz, wie groß, wie wahr und wie anders als Bach. In allem. Und vielleicht ist es das, was die Menschen an Bach so lieben und warum sie ihn immer mehr lieben. 333 Jahre nach Bachs Geburtstag schreit die ganze Welt ohne Unterlass. Ich! In Bachs Musik aber ist Stille. So etwas wie ein Raum, in dem man zu sich selbst kommen kann, weil dort niemand labert, niemand von sich selber redet, niemand größer sein will als alle anderen, als man selbst. Bach macht nie Angst. Man fühlt sich bei ihm geborgen, verstanden, getragen und deswegen auch nie allein. Man fühlt sich erkannt und erkennt sich zugleich selbst. Mit aller Musik soll Gott geehrt werden, hat Bach gesagt. Und auch, und alle Musik soll die Menschen erfreuen. Bachs Musik ist zur Ehre Gottes gemacht und zur Freude der Menschen. Sie besteht aus Liebe. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, ne? Ich hätte jetzt noch vielleicht gerne erinnert an den Choral, den Bach in der Matthäus-Passion dann wunderbar immer wieder erklingen lässt, das O Haupt voll Blut und Wunden. Mhm. Da passiert nämlich genau das, was dein Autor hier beschreibt, dass du in einem Raum bist und in den Dialog sozusagen trittst. Der Paul Gerhardt hat diesen Choral geschrieben, ich will hier bei dir stehen, verlasse mich doch nicht. Also da betrachtet er den Gekreuzigten und spricht dabei über den eigenen Tod. Mhm. Diese Musik hat dann der Johann Sebastian Bach als eine immer wiederkehrende in der Matthäus-Passion auch geschrieben. Im Grunde genommen, dieser Gekreuzigte meditiert und löst dann gleichzeitig sowas wie Mitleiden aus. Mhm. Aber auch man erkennt sich selber dann als sterblich und bittet dann, dass man sozusagen umarmt wird im Tod von Gott. Mhm. Dieses Gefühl der Ganzheit, das da entsteht. Danach rufen die Menschen, glaube ich, wenn sie in die Matthäus-Passion gehen. Ja, ich habe mich bei dem Text dann auch gefragt, weißt du, diese Bibel hier, ja, mit der wir uns jetzt hier seit Jahren rumschlagen, mit ihren Gesetzen und mit ihren Gerede, sie ist ja sehr, sehr reduziert an manchen wichtigen Stellen, aber sie ist auch wahnsinnig geschwätzig an anderen Stellen, wo man sich denkt, oh, jetzt geht das wieder los. Dieses ganze Patriarchale, diese Ideologie, die ja weiter transportiert wird und so weiter, ist das nicht alles letztlich ganz weit weg von Gott? Gerade wenn ich das höre, was jetzt der Alad über die Musik von Bach geschrieben hat und diese universale Harmonie und dieses metaphysische, ja, ätherische, ist das nicht eigentlich ein ganz anderer Zugang zu Gott als diese Schriftreligionen und diese ständigen Du sollst und dieses ständige Ich aber sage euch, also das alles ist ja dann weg. Aber ohne diese Schriften gäbe es diese Musik wiederum nicht. Ja? Er will ja den Zugang beschreiben zu Bach als ein ja, buddhistisch, hinduistisch, wie auch immer auf jeden Fall. Aber auch die Buddhisten haben... Er meint ja letztlich, es ist wurscht. Es ist wurscht, welche Religion dem zugrunde liegt. Es ist egal. Es geht um die Musik. Ja, ich glaube, das ist die Frage nach Henne und Ei. Der Johann Sebastian Bach, der hat sich ja auch in der jüdischen Kabbalah ausgekannt, der also diesem Geheimwissen der Buchstaben, der hat ja zum Teil diese auch sozusagen Buchstaben in Töne dann umgewandelt. Der hat ja auch versucht, sozusagen aus dem jüdischen Geheimwissen und aus diesen Texten dann auch Töne zu machen. Es ist ja ein massiv textbezogener Komponist. Du kannst aus Bach die Texte nicht aussperren, das kannst du auf keinen Fall. Und ohne die Gefühle, die in diesen Texten sind, würde die Musik nicht entstanden sein. Also du kannst die Henne und das Ei nicht trennen, Sabine. Die Kunst der Fuge hat er am Schluss komponiert und die blieb unvollendet. Dann Bach ist ja über der Ausarbeitung des letzten Themas gestorben, aber das war die Notenfolge B-A-C-H. Genau. Das war das einzige Mal, dass er seinen Namen in seine Komposition untergebracht hat. Genau. Und darüber ist er dann auch gestorben. Darüber ist er gestorben. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe von diesem Manifest der Hirnforscher. Mhm. Die Hirnforscher, die haben ja irgendwann mal, ich glaube 2004, ein Manifest veröffentlicht. Da waren sie so wahnsinnig begeistert von sich, dass sie gesagt haben, wir sind eigentlich die führende Wissenschaft. Kognitionswissenschaftler, Hirnforscher. Ja. Ich entsinne mich, das hat mich auch in der Kriminalberichterstattung tangiert, weil die natürlich auch gesagt haben, der Mensch hat keinen freien Willen, die Hirnforscher. Genau, dieses Manifest der Hirnforscher, das endet, wo sie behaupten, dass sie den Menschen jetzt durchschauen können und dass sie Parkinson besiegen und dass sie Alzheimer besiegen und alles werden sie Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Und da schreiben sie am Schluss dieses Manifests, aller Fortschritt wird aber nicht in einem Triumph des neuronalen Reduktionismus enden, selbst wenn wir irgendwann einmal sämtliche neuronalen Vorgänge aufgeklärt haben sollten, die dem Mitgefühl beim Menschen, seinem Verliebtsein oder seiner moralischen Verantwortung zugrunde liegen. So bleibt die Eigenständigkeit der Innenperspektive dennoch erhalten. Denn auch eine Fuge von Bach verliert nichts von ihrer Faszination, wenn man genau verstanden hat, wie sie aufgebaut ist. Die Hirnforschung wird klar unterscheiden müssen, was sie sagen kann und was außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs liegt, so wie die Musikwissenschaft, um bei diesem Beispiel zu bleiben, zu Bachs Fuge einiges zu sagen hat, zur Erklärung ihrer einzigartigen Schönheit aber schweigen muss. In diesem Sinne wollen auch wir jetzt schweigen. Genau. Und ich freue mich in 14 Tagen mit dir, die Auferstehung durchzunehmen. Das wird wieder was. Tschüss. Tschüss. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.